DFP. Weihnachten. Yeah. 50 Pants. Alte Zone. Ganz kommode. Ölweiß-Nee. Ole, ole. Weihnacht ist da. Weihnacht ist wo. Es Rotten, Snee op a Korten, Snee in den Nays, Butterbrot mit Cake, Snee von Malay, oh je, Snee ist upstate, es war nix seh, überall Snee, so viel Puhey, überall Snee, ain't way, überall Snee, Lu von Lay, überall Snee, yes, it's Snee, überall Snee, überall Snee, ole ole, Weihnacht ist da, Weihnacht ist wo. Yeah, Wiener Swag, what the heck, extra an der Egg, Brudi, Baba, fauf dich ohn Gag, nur gibt da Geschenk, Rudi, du wollt da mein Büdel, ich bin in Tüdel, Budenkohl, so viel Snee, du hast Monty, alt hüft auf den Weihnachtsmann, ich träg meine Stables an, digge Beats in Sack, digge Beats in Bad, wie habt Joe wat mitbraucht, platt, dat hast nicht doch nur gewart, wart. Ölball Snee, ho, ho, ho, ole, ole, yeah. Weihnacht ist do, Weihnacht ist wo. Weihnachten mit DFP, bitte bar. 2 Duden.